Fünffach-Fernsprecher Telecommunicatia Polska, Swinemünde, Strandpromenade an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören 5 Fernsprecher, 2 silberfarbene und 3 gelbe, die jeweils alle mit einer Plexiglasüberdachung ausgestattet sind. Über jedem Fernsprecher befindet sich eine Liste der polnischen Vorwahlnummern sowie ein Gulli, der hier unterhalb der Fernsprecher angebracht ist, auf dem man hier quasi erhöht vor einem Fernsprecher steht. Ansonsten gehört zur aktuellen Ausrüstung eine Dame, die hier auf einer weißen Bank sitzt und in die Sonne lächelt, sowie einige Touristen, die hier die Promenade rauf und runter flanieren. Als weiteres Zubehör der etwas entfernteren Umgebung gehört eine große Skulptur aus verschiedenen Drahtgeflechten, die hier ähnlich eines großen Heustadels auf einer grünen Fläche geparkt ist. Ansonsten, außer einer Kneipe mit dem Namen Karsma Polska, aus der polnische Schlagermusik ertönt, hier auf der Strandpromenade von Swinemünde keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.